Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Eigentlich war er schon lange geplant, aber wir mussten uns ein bisschen Zeit lassen. Normalerweise wollten wir uns im Januar treffen und haben uns gedacht, zum Rücktritt von Christian Wulff machen wir einen großen Nekrolog, die Abgetretenen des vergangenen Jahres. Aber Christian Wulff ist nicht zurückgetreten, jetzt aber doch und jetzt können wir endlich zu Werke gehen. Fischer und Göbel präsentieren euch den Marabu-Flashback zum Thema Nekrolog. Wir wollen die von uns Gegangenen des Jahres 2011 auch musikalisch ehren und einen ganz besonders. Ich danke Gott für all die schöne Jahre. Tag, der wieder neu beginnt. Ich danke Gott für meine weißen Haare, weil sie die Krone meines Lebens sind. Ich denk zurück an meine Jugendjahre. Den ersten Kuss, nein, den vergess ich nie. Ich danke Gott für all die schönen Jahre. Sie war von Glück und voller Harmonie. Nun steht da im Wind meines Lebens und weiß der Herr, er hat es gut gemeint. Ein Augenblick, kein Tag war je vergebens. Ich hab gelacht, hab auch oft geweint und hintermal mein Herz in seine Hände, dann dank ich ihm für jedes stille Glück. Ich sag, hab dann für all die schöne Jahre. Ich lege sie in deine Hand zurück. Ich dank dir, Gott, für all die schöne Jahre. Ich lege Was für ein Einstieg in den ersten Flashback 2012. Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Johannes Esters dankt Gott für all die Jahre. Genau, und an dieser Stelle ist es mal Zeit wieder für den alten Witz über Juppie Hesters. Der Tod klopft an seine Tür und sagt, guten Tag, ich bin der Tod. Und Juppie Hesters dreht sich um und sagt, Schatz, Besuch für dich. Auf jeden Fall hat er gut getimt. Heiligabend. Alle sitzen zu Hause, machen Schmalz und dann stirbt Hesters. Genau, mit 108 Jahren hatte er seine ultimative Verabredung mit Gevatter Tod und ich finde, das ist ein gutes Alter. Wir werden einige Songs von Hesters in dieser Stunde spielen, außerdem viele andere Verstorbene 2011. Zum Beispiel Gary Rafferty ist im Januar 2011 gestorben. Seinen ganz großen Hit kennen alle, Baker Street. Aber wir, Fischer und Göbel, sind bekennende Nachteulen und deswegen hier sein Song Night Owl. Denn Bäcker sind wir nicht. Night comes down and finds you. Der Radio Marabu Nekrolog 2011 Flashback mit Fischer und Göbel. Das war Gary Rafferty und jetzt kommen wir zu einem Mann, der in Indianerkostümen gerne aufgetreten ist. Genau, und zwar meistens hinter einem Schlagzeug. Die Rede ist von Keith Hartley, der in vielen Blues-, Rock- und Jazzproduktionen mitgewirkt hat. Auch er ist im vergangenen Jahr verstorben. Und sein Name findet sich auch auf der Besetzung des John Mayall-Albums Crusade, mit dem John Mayall auch diesen Blues-Kreuzzug 66, 67 in England dokumentiert hat. Legendäre Platte. Wir hören daraus die Single Curly im Andenken an Keith Hartley. John Mayalls Bluesbreakers mit Keith Hartley an den Drums, Fischer und Göbel im Marabu Flashback ehren die Verstorbenen des vergangenen Jahres. Mit Peter Meyer von den Pudis führte ich im Mai ein Interview. Da verstarb gerade Günter Gollasch, der legendäre Orchesterleiter aus der ehemaligen DDR. Wir hören von ihm The House of Rising Sun. House of Rising Sun, Günter Gollasch, im vergangenen Jahr verstorben. Es steht in House of New Orleans, hieß es auf Deutsch. Genau, und ist ein Song über ein Bordell. Da könnten wir eigentlich jetzt schon die Rubrik Brecht hat Recht mit dem Lied des Freudenmädchens einfügen. Aber noch sind wir nicht bei Brecht hat Recht. Kommt noch im Laufe der Sendung. Am 30. Januar vergangenen Jahres verstarb John Barry, bekannt geworden durch seine James-Bond-Filmmusiken. Wir spielen was anderes, Beat for Beatniks. Seitdem wir zwei uns fanden, dass ich dir nicht mehr entfliehen kann. Auf all meinen Wegen kommst du mir entgegen mit strahlendem Blick, du bist mein Glück. Schau dein süßes Bild mich an. Und ich weiß, seitdem wir zwei uns fanden, dass ich dir nicht mehr entfliehen kann. Auf all meinen Wegen kommst du mir entgegen mit strahlendem Blick. Du bist das Glück. Der Marabu-Flashback, der erste im Jahr 2012 mit Fischer und Göbel, erinnert an die Verstorbenen 2011. Ja, Johannes Heesters bekommt ganz besondere Aufmerksamkeit, weil wer spielt schon Johannes Heesters noch im Radio auf all meinen Wegen? Und das passt zur nächsten Nummer. Genau, kein Flashback ohne Bowie ist eine alte Regel, die wollen wir auch in diesem Flashback nicht brechen. Das nach unserer Auffassung letzte richtig gute Album von David Bowie, der ja zum Glück noch lebt, das nur nebenbei, war 1997 Earthling und davon hören wir Dead Man Walking. Auf all meinen Wegen. There's not even a demon. Fischer und Göbel ehren mit dem ersten Marathon-Flashback des Jahres 2012 die Toten des vergangenen Jahres. Erst im Februar, denn wir haben ja auf den Rücktritt von Christian Wulff gewartet, des Bundespräsidenten. Das ist erst im Februar passiert. Früher ist man ja noch ein bisschen anders zurückgetreten, oftmals auch mit der Dienstpistole. Und dann hätte er ja hier noch in die Sendung gepasst. Genau, aber musikalisch wäre es uns ja auch ein bisschen schwer gefallen. Wir planen übrigens auch noch ein Marabu-Flashback zum Thema Getränkedose und Alkohol. Das passt zu unserem nächsten Künstler. Der hatte nämlich Probleme mit Gevatter, Alkohol, wie vorhin schon auch Gary Rafferty. Wir reden von Gary Moore. Er verstarb 2011 after the war. Im Marabu-Flashback, Nekrolog, die Verstorbenen 2011, Gary Moore, After the War, nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Und wir bleiben politisch und Franz Josef Degenhardt, einer der bekanntesten politischen Liedermacher,

Wer noch jung ist, wird schon jede Woche zäher. Und die Tränenlieferanten kommen näher. Irgendwer schreit, irgendwer flieht. Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht. Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht. Auf dem großen Boulevard sitz ich, so wie es immer war, nipp in der Septembersonne meinen Drink. Hör mir an, was man erzählt in der schönen Damenwelt. Um mich flattert mancher bunter Schmetterling. Da streift, oh pardon, Monsieur, lässt sich meinem Barfuteur ein paar Seidenstrümpfe und ein zarter Duft. Denn aus meiner Perspektive geht mein Blick mehr in die Tiefe und der Ihre sagt, es liegt was in der Luft. Graue Schläfen schützen nicht vor schönen Beinen, leichte Fältchen trüben nicht den Atemblick. Junge Lippen spiegeln sich in alten Beinen und das Herz verdammt nochmal klopft wie einst. Und mein Drink wird langsam warm, denn das Eis zerschmilzt ihr Schall. Ich steh auf, sie nimmt schweigend meinen Arm. Und wir bummen durch die Stadt und sie blinzelt dann und wann ganz euphorisch meine grauen Schläfen an. Graue Schläfen schützen nicht vor schönen Beinen, leichte Fältchen trüben nicht den Augenblick. Die jungen Lippen spielen sich in alten Weinen und das Herz, verdammt nochmal, klopft wie einst. Und ich höre die Leute sagen, hat der nette Herr nicht eine hübsche Tochter? Und es scheint, er liebt sie sehr. Graue Schläfen schützen nicht vor schönen Beinen, leichte Fältchen trüben nicht den Augenblick. Junge Lippen spiegeln sich in alten Beinen und das Herz, verdammt nochmal, klopft wie einst. Fischer und Göbel ehren auf Radio Marabu die Verstorbenen 2011 und ganz besonders Juppi Heesters. 108 Jahre, das ist doch eine Leistung. Genau, und bewundernswürdig, meine ich, ist auch die Leichtigkeit, mit der er das Leben genommen hat. Vielleicht ist er auch deshalb so alt geworden. Ein anderer großer Unterhaltungskünstler, der nur nicht unter dieser Rubrik läuft, ist Bertolt Brecht. Der wollte auch mit seinen Theaterstücken nicht nur bilden und erziehen, sondern auch unterhalten. Und ich finde, es ist ihm auch gelungen. Und jeder, der den Marabu-Flashback kennt, weiß, was jetzt kommt, nämlich unsere Rubrik Brecht hat Recht. Und da wir die Verstorbenen ehren, passt wohl nichts besser als sein Gedicht »Ich benötige keinen Grabstein«. »Ich benötige keinen Grabstein, aber wenn ihr einen für mich benötigt, wünschte ich, es stünde darauf, er hat Vorschläge gemacht, wir haben sie angenommen. Durch eine solche Inschrift wären wir alle geehrt. All I can ever be to you is a darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. look myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Amy Winehouse war das. Auch sie ist verstorben in 2011. Zu den Verstorbenen des vergangenen Jahres gehört auch Clarence Clemens, bekannt geworden als Saxophonist der E Street Band von Bruce Springsteen. Aber er hatte auch einen Hit als Solokünstler. You're a friend of mine. Und es singt Jackson Brown. Jeder Mensch ist nicht gern alleine, doch irgendwann muss man fort. Immer wenn es am schönsten ist, nimmt die Pflicht dich leider beim Wort. Abschied nehmen tut weh, wow, wow, Abschied nehmen tut weh. Denn wer weiß, was kommen mag, bis ich dich einmal wieder seh. Wow, wow, wow, Abschied nehmen tut weh, und sag ich dir heute auch adieu. Einmal kommt für uns der Tag, an dem ich nie mehr geh. Ruhelos rückt der Zeiger weiter, das Glück lässt uns keine Zeit. Schwer wie Gold wiegen die Sekunden, der Zug, der steht schon bereit. Abschied nehmen tut weh, wow, wow, Abschied nehmen tut weh, denn wer weiß, was kommen mag. Weist uns das Schicksal Wege, die müssen wir nun mal gehen. Doch die Liebe erhält die Treue, wenn sich zwei Menschen verstehen. Abschied nehmen tut weh, wow, wow, Abschied nehmen tut weh. Denn wer weiß, was kommen mag, bis ich dich einmal wieder seh. Wow, wow. Heute auch adieu, einmal kommt für uns der Tag, an dem ich nie mehr geh. Abschied nehmen tut weh. Ja, aber nicht für uns, nicht wahr? Denn wir gehen jetzt ins Maxim, alles dabei. Chapeau, Klack, Frack, Schal. Lackschuh. Genau, Göbel, auf. Auf, ins Maxim mit Juppie Histers. Das war der Marabu-Flashback zu den Verstorbenen des Jahres 2011. Jetzt gehe ich ins Maxim, dort bin ich sehr intim. Ich duze alle Damen, nenn sie beim Kosenamen. Lolo, Dodo, Juju, Klunklo, Margot, Fufu. Sie lassen mich vergessen, was ich hier so bang empfand. Lassen mich vergessen, das teure Vaterland. Na, können Sie widerstehen oder haben Sie Lust, mich zu begleiten? Wissen Sie was? Kommen Sie einfach mit. Hinein ins Maxim oder nach Montmartre an den lichterfunkelnden Broadway oder nach Ungarn. Kommen Sie mit in meine holländische Heimat und wohin uns die Lieder immer führen wollen. Also los, schließen Sie einfach die Augen und hören Sie zu. Alles andere kommt dann von selbst. Fertig? Vorhang!